Auch liebe für dich mit dir. sprich ein Wort nur, ein einziges, ein klares, gib Liebe oder Tod mir, nur dein Gefühl, nur dein Gefühl. Herz erschüttert so manche Pein und könnt ich je so düster sein, so düster sein. Der Baum verdorrt, der Duft vergeht, stürmt ein Schauer mit Macht herein und könnt ich je so düster sein, so düster sein. Der Strom der Liebe nie verrauscht, wo ist er nun? Der Vogel dessen Lied ich lauschte, wo ist er nun? Wo ist die Rose, die Freundin am Herzen trug und der mich berauschte? Wo ist er? Und jeder Mensch, der ich gewiese, ob den ich längst mit einem anderen nicht vertauschte, so willst du mich wieder mit meiner Fessel umfangen. Auf und hinaus in die Luft, auf und hinaus in die Luft. Ströme der Seele verlangen, Ströme sind brausende Lieder, saugend ätherischen Duft. Sauget ätherischen Duft. Wunder entgegen, dass er die Wange dir kühle. Grüße den Himmel mit Lust, grüße den Himmel mit Lust. Werden sich bange Gefühle im unermesslichen Regen, atme, atme den Feind aus der Brust, atme, atme den Feind aus der Brust. Thank you. süße Liebe, ja selbst der Tod, ob auch die herbste Todesqual die Brust durchwühlte, thank you.